alles abgefuckte Fotzen hängen geblieben. Ich bin absolut nicht Fotzen, ne? Ob das Schmied so schlecht schmeckt, ist doch gar nicht.